Meine Taktik hatte vollen Erfolg. Der Gegner wurde eingeschlossen und konnte nicht entfliehen. Durch die aussichtslose Lage, in die ich den Gegner hineinmanövriert hatte, wurde großes Blutvergießen vermieden. In dem Zelt, wo die Scheiks ihre Besprechungen hielten, ging es lebhaft zu. Offensichtlich konnte man sich nicht darüber einigen, wie der geschlagene Gegner behandelt werden sollte. Ich glaube, ich kam ihnen bei diesen Beratungen sehr gelegen. Karaben Emsi, du wirst uns Auskunft geben. Du bist in vielen Ländern gewesen und weißt, was recht und vorteilhaft ist. Fragt, ich werde antworten. Wem gehören die Waffen der Besiegten? Dem Sieger. Wem ihre Pferde? Dem Sieger, Scheik Malek. Wem ihre Kleider? Die Räuber nehmen sie ihnen, Scheik Abu Muhammad. Der wahre Gläubige aber lässt sie ihnen. Wem gehört ihr Geld, ihr Schmuck? Der wahre Gläubige nimmt nur die Waffen und die Pferde. Wem gehören ihre Herden? Wenn eure Gegner nichts weiter besitzen als ihre Herden, so gehören sie ihnen. Aber sie müssen die Kosten des Krieges und eine jährliche Abgabe davon bezahlen. Du sprichst wie ein Freund unserer Feinde. Wir haben sie besiegt und nun gehört uns ihr Leben und alles, was sie besitzen. Ich rede als euer Freund. Du sagst, ihr Leben gehört euch. Ja, so ist es doch auch. Wollt ihr es ihnen nehmen? Nein, wir sind keine Henker und keine Mörder. Und doch wollt ihr den Feinden die Herden nehmen. Können sie ohne Herden leben? Nein. Wenn ihr ihnen die Herden nehmt, so nehmt ihr ihnen auch ihr Leben. Ja, ihr beraubt euch in diesem Falle selbst. Wieso uns? Die Besiegten sollen euch doch in der Zukunft Abgaben bezahlen. Gewiss. Wovon denn? Kann ein Ben Arab Abgaben bezahlen, wenn er keine Herden hat? Dein Mund spricht weise und verständig. Wenn ihr den Besiegten alles nehmt, ihre Kleider, ihre Kostbarkeiten, ihre Herden, so zwingt ihr sie zu stehlen und zu rauben, damit sie nicht verhungern. Und wo werden sie stehlen? Zunächst bei ihren Nachbarn, und die seid ihr. Und was ist besser, Freunde zu Nachbarn zu haben oder Feinde? Das Erste. So macht die Feinde zu euren Freunden und nicht zu Räubern. Man nimmt dem Besiegten nur das, womit er schaden kann, also seine Waffen und seine Pferde. Eure bisherigen Gegner haben dann weder Waffen noch genug Pferde, um Krieg zu führen. Sie werden sich unter euren Schutz begeben müssen, um gegen ihre anderen Feinde gerüstet zu sein. Und so werden sie euch auch gegen eure Feinde helfen müssen. So, nun habe ich gesagt, wie ich über diese Dinge denke. Wie viel nimmt man ihnen jetzt von ihren Herden? Den Ersatz eures Schadens, den ihr gehabt habt. Nicht mehr und nicht weniger. Wird man uns die Kriegsentschädigung bringen? Ihr werdet sie euch holen müssen. Die Gefangenen müssen hierbleiben, bis ihr alles habt. Gut. So soll es sein. Die Scheiks einigten sich über die Verteilung der Kriegsbeute. Es freute mich, dass meine Worte hier nicht ohne Erfolg gewesen waren, gegenüber den grausamen Gewohnheiten, die sonst in solchen Fällen geübt wurden. Da Scheik Mohammed Emin und Scheik Malek bei den Gefangenen bleiben mussten, baten sie mich, bei den Abu Hamed einen Teil der Herde zu holen. Hadschi Halef Omar sollte mich begleiten. Ferner 40 unbewaffnete Abu Hamed zum Treiben der Herden und 60 bewaffnete Hadedin. Ich ging, um mir die Leute auszuwählen. Da traf ich auf David Lindsay. Wollt ihr zur Kurzweil einen Ritt machen, Sir David? Wohin? Zum Stamm der Abu Hamed, der uns damals unsere Pferde stahl. Ah. Kriegsentschädigung holen. Oh ja, bin dabei. Wie viele Männer mit? 100. Well, prächtig, stattlicher Zug. Sind auch Ruinen dort? Nein. Oh, schade, jammer, schade. Wir werden trotzdem etwas Ausgezeichnetes finden. Was denn? Etwas Leckeres, was wir lange entbehrt haben. Trüffeln. Trüffeln. Sie wachsen zu Haufen in jener Gegend. Reite mit, Sir, reite mit. Wonderful. Am anderen Vormittag brachen wir auf. Ich mit Halef und einem Krieger der Abu Hamed als Führer voraus, die anderen hinter mir. Die Nachhut machte David Lindsay mit seinen beiden Dienern Bill und Fred. Am nächsten Tag kamen wir im Lager der Abu Hamed an. Zunächst einmal musste ich in Erfahrung bringen, wie viele Weideplätze die Abu Hamed hatten, und befragte den mich begleitenden Krieger. Habt ihr einen Weideplatz oder mehrere? Nur einen. Du lügst. Ich lüge nicht, Effendi. Nun gut, ich werde mich bemühen, dir zu glauben. Aber wenn ich merke, dass du mich täuscht, jage ich dir eine Kugel durch den Kopf. Das wirst du nicht tun. Denn ich sage dir, dass wir vielleicht zwei Plätze haben. Oder drei? Nur zwei. Wenn ich aber drei finde, bist du verloren. Verzeih, Effendi, unsere Leute könnten ja unterdessen noch einen gefunden haben. Dann sind es drei. Aha. Vielleicht sind es sogar vier? Du wirst noch zehn haben wollen. Du bist ein Abu Hamid und willst nicht gern verlieren, was du zusammengeraubt hast. Ich werde dich nicht weiter fragen. Wir haben vier, Effendi. Ich werde mich selbst überzeugen. Sir David! Ich höre! Euch wird ein wichtiger Posten anvertraut. Well, ich werde jetzt vorausreiten, um zu erkunden, wie weit sich die Weideplätze der Abu Hamid ausdehnen. Bin ich in zwei Stunden noch nicht zurück, so sollen mir 30 Mann nachkommen. Soll ich mitkommen? Nein, ihr bleibt hier bei den übrigen, um die Gefangenen zu bewachen. Yes. Wenn einer Miene macht zu entfliehen, schießt er ihn nieder. Wenn einer flieht, schieße ich alle nieder. Gut, aber nicht mehr. No. Wir galoppierten nun auf die Punkte zu, die ich mit dem Fernrohr entdeckt hatte. Es war eine weidende Schafherde, bei der ein alter Mann stand. Esselam aleikum. Wa aleikum esselam. Ist Friede auf deiner Weide? Es ist Friede. Du gehörst zum Stamm der Abu Hamid? Du sagst es. Habt ihr mehrere Weideplätze? Weshalb fragst du, Herr? Weil ich eine Botschaft an alle deines Stammes auszurichten habe. Von wem? Von Zeda Ben Huli, deinem Scheik. Alhamdulillah. Du wirst eine frohe Botschaft bringen. Davon später. Also sag, wie viele Weideplätze habt ihr? Sechs. Drei hier am Fluss hinab und drei auf den Inseln im Fluss. Sind alle Inseln hier bewohnt? Alle. Alle? Bis auf eine. Wo liegt diese eine? Gerade gegenüber von uns erblickst du die erste. Und die ich meine, ist die vierte, Herr. Warum ist sie nicht bewohnt? Weil man sehr schwer zu ihr gelangen kann. Der Fluss dort ist sehr gefährlich. Mhm. Wie viele Männer sind in eurem Lager hier? Herr, bist du wirklich ein Abgesandter des Scheiks? Ich bin es. Ich habe mit ihm und mit den Scheiks der Obede und der Chowari gesprochen. Also, wie viele Krieger hat Zeda Ben Huli hier zurückgelassen? 15 junge Männer. Haben Sie Gewehre? Nein. Aleph! Sidi? Reite von Zelt zu Zelt und schaffe sämtliche Greise herbei. Die 15 Knaben brauche ich nicht. Hoffentlich dauert es nicht so lange, bis ich die Greise beisammen habe. Es gab Gejammer und Gemurre, als die Abu Hamid von mir erfuhren, was vorgefallen war und welchen Tribut sie zu leisten hatten.